Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I want to continue just a very little bit on verse 11. Ich möchte noch ein wenig an Vers 11 anknüpfen. The importance of Jesus, the Son of God, is the source of our abundant life. Die Wichtigkeit, die Bedeutung von Jesus, dem Sohn Gottes, ist die Quelle unseres überfließenden Lebens. Let me ask you something, my dear friend. Ich möchte dich etwas fragen, mein lieber Freund. Are you experiencing in your day-to-day life this abundance of life? Erlebst du diese Fülle des Lebens täglich in deinem Leben? This amazing quality of life? Diese fantastische Lebensqualität? A worry-free life? Ein sorgenfreies Leben? A life where you know everything is going to be great, even when you go through difficult moments? Ein Leben, von dem du weißt, dass alles gut werden wird, auch wenn du eine schwierige Zeit durchmachst? If this is not your permanent and constant experience, wenn du das nicht ständig und konstant erlebst, then you can only look where the problem is by yourself, because you're obviously not connected to the source. Kannst du die Ursache dafür nur in dir selbst suchen? Denn du bist offensichtlich nicht mit der Quelle verbunden. Remember, vergiss nicht. It's not good enough that the Bible says that Jesus is the source of that abundant life for you. Es reicht nicht aus, dass die Bibel sagt, dass Jesus die Quelle des Lebens in Fülle für dich ist. That doesn't help you anything. Das hilft dir nicht weiter. It needs to be your experience, and that is up to you how much you experience. Es muss deine Erfahrung sein, und es liegt an dir, wie viel du davon erlebst. Once we understand that Jesus did everything already for us, sobald wir verstehen, dass Jesus bereits alles für uns getan hat, we will never again try to find the blame outside of ourselves if we don't experience everything. Werden wir nie wieder versuchen, die Schuld außerhalb von uns zu suchen, wenn wir nicht alles erleben. Because we know, if Jesus is the source of abundant life and Jesus lives in me and if I don't experience it, then something I'm doing is not right. Denn wir wissen, dass Jesus die Quelle des reichlichen Lebens ist und in uns lebt. Und wenn wir das nicht erleben, machen wir etwas falsch. And what I'm not doing right is I'm not believing right. Und das Problem ist, dass wir nicht richtig glauben. Some people are a little challenged by me believing that we should always say thank you Jesus when things go wrong. Manche Menschen tun sich schwer mit meiner Überzeugung, dass wir immer Danke Jesus sagen sollten, wenn etwas schief geht. And they think, look, when something goes really wrong, how can you be thankful for that? Sie denken, wie kannst du dankbar sein, wenn etwas wirklich schief läuft? Let me explain something to you. Ich möchte dir etwas erklären. If Jesus is the source of my abundant life, wenn Jesus die Quelle meines Lebens in Fülle ist, then my abundant life doesn't stop when things go wrong. Dann hört mein Leben in Fülle nicht auf, wenn etwas schief läuft. Unless I disconnect myself from the source, that's the only way it can go wrong. Es sei denn, ich trenne mich von der Quelle. Das ist die einzige Möglichkeit, wie es schief laufen kann. And I disconnect myself from the source by doubting. By complaining. Und ich trenne mich von der Quelle, indem ich zweifle und jammere und mich beschwere. I'm not even sure if there's a greater sign of unbelief than complaining. I'm not sure. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein größeres Zeichen für Unglauben gibt, als zu jammern und sich zu beschweren. Ich bin mir nicht sicher. If you study 1 Corinthians chapter 10 and if you study Exodus and study Numbers, wenn du 1. Korinther 10 das erste und das vierte Buch Mose studierst, you will find out that complaining in the people of Israel was a sign of their unbelief. Wirst du feststellen, dass das Jammern des Volkes Israel ein Zeichen für ihren Unglauben war. Therefore, when I complain in difficult situations, I by choice am disconnecting myself from the source of abundant life. Wenn ich also in schwierigen Situationen jammere und mich beschwere, trenne ich mich freiwillig von der Quelle des überfließenden Lebens. Then no wonder that I'm not experiencing in difficult times. Kein Wunder also, dass ich es in schwierigen Zeiten nicht erlebe. But if I give thanks in the middle of difficult moments, wenn ich aber in schwierigen Momenten danke, I am by an act of faith actively connecting myself to the source of abundant life. Verbinde ich mich durch einen Akt des Glaubens aktiv mit der Quelle des Lebens in Fülle. So then guess what will be my experience even in difficult moments. Und rate mal, was ich dann selbst in schwierigen Momenten erlebe. Life abundant. Leben im Überfluss. I really believe many times To have the provision that we need could be much simpler than we experience it. Ich glaube wirklich, dass es oft wesentlich einfacher sein könnte, die Versorgung zu bekommen, die wir benötigen, als wir es erleben. Because my provision is part of my abundant life. Denn meine Versorgung ist Teil meines Lebens in Fülle. So what happens if there is lack of provision, if there are bills to pay and no money here? Was passiert also, wenn es an Versorgung mangelt, wenn Rechnungen zu bezahlen sind und kein Geld vorhanden ist? Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Eigentlich habe ich mehrere Möglichkeiten. Sprechen wir über drei davon. One is to complain. Die eine ist zu jammern. Ah, I never have enough money. Ah, ich habe nie genug Geld. Ah, provision doesn't work for me. Ah, die Versorgung funktioniert bei mir nicht. I really wanted to buy this, but I can't. Ich möchte das wirklich kaufen, aber das geht nicht. How I wish I could have a nice vacation like others have, but I can't afford it. Ich wünschte, ich könnte auch so einen schönen Urlaub machen wie andere, aber ich kann ihn mir nicht leisten. By complaining, you disconnect yourself from the source of abundant life, which also includes provision. Indem wir jammern, trennen wir uns von der Quelle des Lebens in Fülle, zu der auch die Versorgung gehört. The second choice you can make. You can work extra hard to fix your problem of provision. Die zweite Wahl, die du treffen kannst, ist besonders hart daran zu arbeiten, dein Problem mit der Versorgung zu lösen. Well, first of all, it causes a lot of stress. Nun, erstens verursacht das eine Menge Stress. Secondly, you've got to now force yourself to work very hard the rest of your life, and there will still probably never be an abundance. Zweitens wirst du dich für den Rest deines Lebens zwingen müssen, sehr hart zu arbeiten. Und trotzdem wird es wahrscheinlich nie einen Überfluss geben. Or you can do the smartest choice. Oder drittens, du triffst die klügste Entscheidung. You remain connected to the source. Du bleibst mit der Quelle verbunden. You do that by very simple trust, by believing in him. Das tust du durch ganz einfaches Vertrauen, indem du an ihn glaubst. But just keep looking at the present situation and say, Jesus, I thank you so much. In you, everything will be just great. Du schaust deine aktuelle Situation an und sagst, Jesus, ich danke dir so sehr. In dir wird alles gut werden. And as you continue to simply trust him and remain connected to him in your heart, solange du ihm einfach weiter vertraust und in deinem Herzen mit ihm verbunden bleibst, this Zoe abundant life is going to be what you experience in every area of your life. Wirst du dieses Zoe, das Leben im Überfluss, in jedem Bereich deines Lebens erleben. No matter what difficulty you're passing through, there will always be Zoe life experienced by you. Egal, durch welche Schwierigkeiten du auch gehst, du wirst immer das Zoe-Leben erfahren. Remember, vergiss nicht. The source of this life is Jesus, not your effort, not your hard work. Die Quelle dieses Lebens ist Jesus. Nicht deine Mühe, nicht deine harte Arbeit. Not your pastor, not your husband, not your friends. Nicht dein Pastor, nicht dein Ehemann, nicht deine Freunde. There's only one source, and that's Jesus. Es gibt nur eine Quelle, und das ist Jesus. I'll see you tomorrow. Bis morgen.